fernes Land, dann weiß ich und sah, wer zu seinen Worten stand und verübt Verrat. Chile, Chile, die Fessel zerreiß, wirf sie ab. Schon begann, bleibt nicht stehen das Rad. Chile, Chile, die Fessel zerreißt, wirf sie ab. Milch hat den Verstand gut genährt, Recht war mit Gesetzen geehrt. Arbeit gab's und wurde zu weit, Kupfer warf einen roten Schein. Denk ich an ein fernes Land, dann weiß ich und sag, Freunde reichen dir die Hand. Und es naht der Tag. Chile, Chile, die Fessel zerreißt, wirf sie ab. Anaconda traf hart der Schlag, keiner mehr den Indio trat, wo ein Traum schon Leben gewann und vor seinen Mann stand ein Mann. Leben heißt es trotz der Gewalt, Hände sind zur Faust geballt. Unser Lied ist euer Schrei, Chiles Volk kämpft und wird frei. Unser Lied ist euer Schrei, Chiles Volk kämpft und wird frei. Unser Lied ist euer Schrei, Chiles Volk kämpft und wird frei.